from Scanzo Congress 2010. Beginnen wir also mit dem Podium. Was heißt radikale Kritik organisieren heute? Wenn wir uns heute der Frage zuwenden, was heißt radikale Kritik organisieren, so stehen wir vor zwei Fragen. Einerseits, was bedeutet radikale Kritik heute eigentlich? Andererseits, wen wollen wir für was organisieren? Die erste Frage scheint etwas abstrus zu sein nach einem Wochenende der Kritik der politischen Ökonomie. Jedoch, was bringt es eigentlich auszusprechen, wie es ist? Zeigt sich der heutige Kapitalismus nicht gerade von seiner zynischen Seite, wenn eine Bande von Schamanen des Geldes und intellektuellen Bankrotteuren von VWL-Professoren die kreative Zerstörungskraft des Kapitals anbeten? Damit es nicht so bleibt, wie es sowieso nicht bleiben wird, ist die Frage eher dahin zu drehen, welche Haltung wir zur Gesamtscheiße einnehmen. Schließlich geht es um den Bruch und nicht darum, Krankenschwester oder Bruder am Krankenbett des Kapitalismus zu spielen. Dies klingt verdammt voluntaristisch, ist es vielleicht auch, aber gewiss eben nicht in dem Sinne gemeint, die Lüge zu verbreitern, wir müssten nur etwas an unserer Subjektivität schrauben und damit wäre die Welt gewonnen. Maßstab bleibt eben die schlechte Wirklichkeit zu verändern und nicht sie verschieden zu interpretieren. Doch diese Wirklichkeit sind unsere konkreten Lebensbedingungen. An die Wurzel gehen, also radikal sein, meint, ideologiekritisch aufzuzeigen, dass das Problem nicht der noch nicht vollendete Markt oder, wie es in der Krise formuliert wurde, ein Marktversagen wäre. Das, was da versagt, gemessen am Anspruch auf ein Überleben und ein gutes Leben, ist der Markt, beziehungsweise ohne diese ideologische, verdinglichte Ausdrucksform gesagt, der Kapitalismus, die Verwertung des Werts. Radikal sein wäre demnach Kritik des Zynismus, Ideologiekritik, Systemkritik, der es in konkreten Auseinandersetzungen um nichts anderes als ums Ganze geht. Kommen wir nun zur Frage der Organisierung. Hier haben wir drei Referenten auf dem Podium, die mit ihren Beiträgen verschiedene Perspektiven auf die Organisierungsfrage darstellen werden. Leider ist Frieder Otto Wolf krank geworden, der uns eigentlich etwas allgemeiner über das Verhältnis von theoretischer Reflexion und praktischer Aktion in Bezug auf Organisierung erzählen wollte. Dies kann jetzt hoffentlich in der Diskussion noch eingeholt werden. Beginnen links wird Lars Röhm von der FAU Berlin und wird aus seinen Erfahrungen im praktischen Handwerk des radikalen Syndikalismus aufzeigen, warum die Proletarisierten sich als Klasse organisieren sollten, die Produktionsmittel sich aneignen, das Lohnsystem abschaffen und eine Welt sich einzurichten haben, die noch nicht gesehen war. Daran schließt sich an, jetzt näher links von mir, das Referat von Carsten Priem, Genosse vom Hans-Jürgen-Krahl-Institut. Er wird eine Kritik an den Gewerkschaften, das wird aber eher implizit geschehen, und die vom Hans-Jürgen-Krahl-Institut vorgelegte Strategie eines praktischen Sozialismus im Hinblick auf die Frage, was die Linke gegenwärtig taktisch unternehmen sollte, darlegen. Als letzter, rechts von mir, Christian Frings aus Köln, linksradikaler Aktivist und Autor, wird mit seinem Input eine organisationskritische Perspektive darlegen und die Möglichkeiten autonomer Kämpfe darstellen. Somit übergebe ich das Wort an Lars mit der Frage nach dem Way Out aus dem Verhängnis Staat, Nation, Kapital. Okay, das ist natürlich ganz gut vorgelegt. Ich werde versuchen, diesen großen Rahmen relativ klein und knapp zu füllen, weil die Fragestellung ist ja schon, wäre eigentlich arm füllen und ist, glaube ich, halt irgendwie die Grundsatzfrage des ganzen Wochenendes. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn wir über radikale Kritik organisieren sprechen, stellt sich als erstes die Organisationsfrage. So. Und dabei geht es halt irgendwie wie bei allen anderen Sachen um das, was der Durchschnittssoziologe oder die Durchschnittssoziologin, glaube ich, als Aneignung oder Wiederaneignung bezeichnen würde. Für uns aus syndikalistischer Sicht heißt das ganz konkret und vielleicht auch erstmal banal, was ist Gewerkschaft und wem gehört die Gewerkschaft? Sprich, ich denke, die meisten von euch werden das kennen, aus diversesten linksradikalen Diskursen. Also es gibt die Frage, ist man pro Gewerkschaft, gegen Gewerkschaften, kritisiert man die Gewerkschaften? Und was halt irgendwie durch den Raum schwebt, ist so ein ominöses die Gewerkschaften. Und das ist etwas, was es für mich so in der Form eigentlich nicht gibt. Also es gibt solche Gewerkschaften und solche. Und für uns als Syndikalisten stellt sich halt irgendwie ganz konkret die Frage daher, wem gehört die Gewerkschaft und was ist eine Gewerkschaft? Also ist eine Gewerkschaft das, was insbesondere hierzulande landläufig bekannt ist unter den zentralistischen DGB-Gewerkschaften, die sich in ihrer Form und Struktur festgefahren haben, die sich auch ganz gemütlich eingerichtet haben, also wo es in der Tat weniger um ein Eingreifen und eine Verbesserung der Situation an der Basis und an der Wurzel geht, sondern das meiste wird halt irgendwie am grünen Tisch abgedealt. Die Macht der Gewerkschaften ist die Macht der Funktionäre und eine politische Macht in den Gewerkschaftszentralen und den Büros und keine Macht von unten und keine Macht auf der Straße. Das ganze Konzept ist eingeengt durch diverse richterrechtliche Verengungen des Konzeptes, was halt sowohl vom Staat als auch von der Politik als auch natürlich von Arbeitgeberseite so gewollt wird. Also es wird vorgegeben, so und so hätten wir ganz gerne eine Gewerkschaft, das verstehen wir unter Gewerkschaft und sowas hat eine Gewerkschaft auch einfach zu sein. Sagen wir natürlich, nö, warum? Denn die Gewerkschaft ist grundsätzlich die Organisation der Arbeiter. Deswegen haben die Arbeiter auch zu bestimmen, was eine Gewerkschaft ist. Das heißt, es geht um die Form der Gewerkschaft, wie wir uns organisieren. Wollen wir zentralistisch organisiert sein? Wollen wir wirklich uns einlassen auf ein Geplänkel am grünen Tisch? Ritualisierte Verhandlungsrunden, bettelt mal bei der Partei, mal bei der Partei, geht nach Hause mit irgendwie mäßigen Ergebnissen, aber Hauptsache man sitzt halt irgendwie noch so fest im Stuhl wie vorher. Oder ist es vielleicht halt irgendwie wirklich eine Form, in der wir als Arbeiter in einer weit gefassten Definition auch vom Begriff Arbeiter das Sagen haben. Also bestimmen wir, was wir wollen, bestimmen wir, welche Kämpfe wir führen wollen, bestimmen wir, wie viel wir wirklich haben wollen, was wir haben wollen und wie wir es haben wollen. Lassen wir halt irgendwie eine Autonomie, nicht nur auf lokaler Ebene, lassen wir auch eine Autonomie tatsächlich in den Betrieben, wo die Leute vor Ort selber entscheiden können, was möchten wir und wie möchten wir das Ganze organisiert haben. Und das führt halt irgendwie zu einer Situation, was uns ja kürzlich in Berlin passiert ist mit der FAU Berlin, dass es auf relativ harten Gegenwind stößt. Also wir sind, ich weiß nicht, inwiefern das bekannt ist, es hat ein paar Wellen geschlagen, der Konflikt, den die FAU Berlin mit einem Kino hatte, wo wir direkt halt irgendwie mit sehr vielen, mit so einer ganzen LKW-Ladung von einstweiligen Verfügungen überzogen, wo uns halt irgendwie juristisch versucht wurde, der gar auszumachen, wo uns irgendwie auf durch irgendwie eine Schmähkritik und eine Verleumdung irgendwie, also wurde der Arbeitgeber rumgezogen und gesagt, aber die Frau halt irgendwie also per Rundschreiben an die ganze Belegschaft, gesagt, aber die Frau, die hat ja irgendwie zu Anti-G8-Protesten auch aufgerufen, so, die wird vom Verfassungsschutz überwacht, das ist überhaupt keine Gewerkschaft, wie könnt ihr denn mit den Leuten überhaupt irgendwie zusammen, das geht überhaupt gar nicht und so weiter und so fort. Und wo relativ schnell versucht wird, einem irgendwie die Grenzen aufzuzeigen und wo uns sogar wortwörtlich vor Gericht dann gesagt wurde, also was ihr da auf die Beine gestellt habt, ist ja relativ respektabel, aber das ist, sowas wollen wir hier nicht in Deutschland als Gewerkschaft. Das ist für uns keine Gewerkschaft, sowas wollen wir nicht. Das gibt es vielleicht woanders. Und anstatt tariffähig seid ihr vielleicht guerillafähig. So. Und dann haben wir gesagt, ja super. Das ist doch mal irgendwie eine Ausgangslage, mit der man arbeiten kann, halt irgendwie mit sämtlichen Problemen, die es immer noch gibt und die damit zusammenhängen. Aber das hat halt irgendwie gezeigt, dass insbesondere auch die Leute von uns, die in diesem Betrieb gearbeitet haben, die sich wirklich über ein Jahr hinweg das volle Programm angetan haben, wo versucht wurde, sie zu kündigen, wo versucht wurde, sie kalt zu kündigen, also den Geldhahn zuzudrehen, ihnen weniger Schichten zu geben, sie zu suspendieren, sie halt irgendwie zu mobben und so weiter und so fort. Und die Leute haben sich das halt irgendwie ein Jahr lang angetan und haben gesagt, so nee, das ist unser Kampf, das ist unsere Gewerkschaft und das lassen wir uns nicht nehmen. Und da könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Und die Leute sind immer noch da und verteidigen halt irgendwie ihr Konzept, weil es ihre Form von Gewerkschaft und von Organisation ist. Und das, denke ich, führt uns direkt zu einem zweiten Punkt, wo sich Leute ein Selbstbewusstsein aneignen, einfach durch geführte Kämpfe. Die müssen noch nicht mal gewonnen sein, aber wo gemerkt wird, halt irgendwie durch eine andere Form der Organisation, durch eine solidarische Form der Organisation und auch eine radikale Form der Organisation, kann man irgendwas auf die Beine stellen. Und das gibt ein Selbstbewusstsein, das gibt eine Machtverschiebung in dem Verhältnis Kapital und Arbeit. Oder auch direkt im Betrieb, halt irgendwie kleiner Kartenabreißer im Kino und Kinobesitzer. Und letzten Endes, so, also der letzte Punkt, um das jetzt nicht ganz so ausufern zu lassen und dann hoffentlich irgendwie relativ schnell auch in eine Diskussion einsteigen zu können nach den anderen Wortbeiträgen, was so ein bisschen ein Arbeitstitel war, den ich gekriegt habe für dieses Panel, war vom Lohnkampf zur Autonomie. Die anderen Punkte, also ich hätte das direkt eigentlich schon so ein bisschen eingeklammert, hätte gesagt vom Kampf zur Autonomie oder von der Selbstermächtigung zur Autonomie. Aber letzten Endes ist ja nach wie vor im Kapitalismus ist die Lohnfrage noch eine der zentralen Fragen. Das heißt, ich gehe ja nicht irgendwo knechten in irgendeiner Fabrik, in irgendeiner Kneipe, in irgendeinem Callcenter oder sonst wo, weil ich in meinem Leben nichts anderes zu tun habe, sondern ich tue das, weil ich damit meinen Lohn verdienen muss und sonst meine Miete nicht bezahlen kann, nichts zu essen habe und so weiter und so fort. Und das ist und bleibt, obwohl es halt irgendwie paradoxerweise haben wir einerseits so ein Fakt, dass wir sagen können, naja, die klassische Arbeitsgesellschaft existiert in der Form nicht mehr. Es ist überhaupt völlig illusorisch, zu so Punkten zu kommen, wie irgendwie die Vollbeschäftigung in den 50er Jahren war. Dazu hat sich die Gesellschaft und die Ökonomie halt irgendwie viel zu sehr verändert. Und man kann eigentlich sagen, es gibt in diesem klassischen Schema überhaupt gar nicht mehr genug Arbeit für die ganzen Leute. So. Also dieses Schema ist einerseits überkommen. Andererseits haben wir, wenn wir unser eigenes Leben angucken, stehen wir vor einer Situation, wo trotz dieser wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ausgangsposition die Arbeit eigentlich eine immer größere Rolle in unserem Leben spielt. Das heißt, entweder durch reine, simple Prekarisierung, wir müssen immer flexibler sein, wir müssen 2 bis 3 Jobs gleichzeitig machen, und die Arbeit durchdringt, oder die Lohnarbeit in diesem Falle durchdringt unser ganzes Leben. Und wir haben ja gleichzeitig auch eine Verschiebung oder eine Verschwimmung, eine Verwischung der Trennlinie zwischen dem, was früher arbeitslos war oder erwerbslos, und den Leuten, die Arbeit haben, halt irgendwie spätestens seit Hartz IV. Also selbst wenn wir sogenannte Transferleistungen in Anspruch nehmen, werden wir halt irgendwie geknechtet und müssen irgendwie 50.000 Sachen erfüllen. Wir kriegen 1-Euro-Jobs reingesucht, wir werden halt irgendwie gezwungen. Also es wird halt irgendwie krampfhaft an dieser Idee festgehalten, die damals postuliert wurde, wer nicht arbeiten geht, der soll auch nicht essen. Und ich denke, gerade da ist es, um irgendwie den Kreis zum Anfang so ein bisschen zu schließen, gerade da ist es halt irgendwie wieder wichtig, halt irgendwie sich auch eine Gewerkschaftsbewegung zu suchen, die halt irgendwie den Mut sogar hat, zu sagen, nein, wir wollen nicht einfach nur eine Verbesserung, eine technische Verbesserung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse, sondern wir gehen halt irgendwie tatsächlich einen Schritt weiter und sagen, genau als Gewerkschaft, als gewerkschaftliche Bewegung, wie wir sie uns vorstellen, sind wir langfristig, oder haben wir langfristig auch eine Position, die uns halt irgendwie komplett aus dieser aus dieser Lohnarbeitsgeschichte rauszieht. Die sagt halt irgendwie so, nein, wir wollen nicht, wir machen uns nicht zum Knecht der Arbeit, wir machen keine Standortpolitik, sondern wir gehen und sagen, wir wollen die Lohnarbeit eigentlich abgeschafft haben und wir wollen auch als Gewerkschaft eine Transformation zu einer anderen Gesellschaft haben. Ja, also das, was ich jetzt hier für das Hans-Jürgen-Krahn-Institut vorstellen werde, hat auch seine Anknüpfungspunkte zu dem, was Lars eben gesagt hat. Antwortet in gewisser Weise auf strukturelle Beschränktheiten, die wir im syndikalistischen Ansatz sehen. Etwa der, dass eine gewerkschaftliche Organisation, sei sie auch syndikalistisch, nicht in der Lage ist, die Konkurrenz unter den Arbeitern in dem Maße einzuschränken, dass sie die Fraktionierung in Lohnabhängige und Lohnarbeitslose aufheben könnte. Einfach aus dem Grunde, weil die Arbeitslosen nicht als noch nicht Beschäftigte, sondern als Arbeitslose in dieser Form nicht zu organisieren sind. Aber ich werde mich jetzt erstmal darauf beschränken, unser Konzept grundsätzlich darzustellen. Und ich hoffe, dass ich dann noch Bezüge herstellen kann in der Diskussion zu dem, was Lars eben gesagt hat. Ungeübt in freier Rede vor großem Publikum muss ich vom Blatt lesen. Ich hoffe, das wird nicht allzu störend für euch. Ich versuche aber ab und zu aufzusehen. Beginnen will ich mit der für mich naheliegendsten Frage, nämlich wie kann die schizophrene Trennung zwischen revolutionärem Bewusstsein und bürgerlicher Existenz aufgehoben werden? Auf diese Frage antwortete das Offenbacher Sozialistische Büro zur Zeit des einsetzenden Zerfalls, des sektiererischen Zerfalls der antiautoritären Revolte mit dem sogenannten Arbeitsfeldansatz. Nach diesem Ansatz organisieren sich ansonsten voneinander isolierte Gruppen und vereinzelte Genossinnen und Genossen in ihren jeweiligen Arbeitsfeldern, die sowohl Berufsfelder innerhalb des kapitalistischen Produktionsprozesses wie auch Tätigkeitsfelder im Qualifikations- und Reproduktionsbereich der Arbeitskraft sein konnten. Das Sozialistische Büro sammelte die vereinzelt gemachten Erfahrungen mit den besonderen Widersprüchen des jeweiligen Arbeitsfeldes und verallgemeinerte sie durch deren Veröffentlichung. Auf Tagungen konnten die dadurch ermöglichte koordinierte politische Praxis im jeweiligen Arbeitsfeld weiter abgestimmt werden. Warum ist dieser Ansatz aktuell? Die unorganisierte Linke unterliegt einem sozialen Prozess, in dem sie ihr unglückliches Bewusstsein zunehmend mit dem bewusstlosen Unglück der Masse der Proletarisierten entfremdet. Real reproduziert sie in ihrem Beruf und in der Weise, wie sie ihre Arbeitskraft reproduziert, ebenso die herrschenden Verhältnisse wie die Masse der Proletarisierten, von der sie in dieser Hinsicht nichts unterscheidet. Ihr theoretisches Bewusstsein artikuliert sich außer im Konsum bestimmter Güter noch in einer Subkultur, der Gemeinschaft kritischer Konsumenten und von Konsumenten der Kritik. Die Subkultur ist allerdings nicht subversiv, sondern Ausdruck eines gelungenen Arrangements, denn um subversiv sein zu können, müsste in ihr ein Moment der Gegenkultur enthalten sein. Das nur in der bewussten Auseinandersetzung mit der hegemonialen Kultur und ihrer Basis in den kapitalistischen Produktionsverhältnissen zu gewinnen wäre. Dazu aber müsste die Subkultur selbst Moment des Klassenkampfes sein, anstatt diesen vielmehr zu ersetzen. Die linke Subkultur aber, darin soziologisch wie jede andere, muss die Normen und Gruppendynamiken jener anderen Hälfte des Lebens, die sie kompensieren helfen soll, wiederholen und karikieren. Die Folgen dieser Trennung für die Theorie sind eine tendenzielle Massenverachtung als Kompensation der ohnmächtig erfahrenen Isolierung von den Massen eben gerade durch das theoretische Bewusstsein und ihre tendenzielle Dogmatisierung, der Ausbau der Theorie zur Ersatzwirklichkeit als Kompensation realer Ohnmacht den herrschenden Verhältnissen gegenüber, Sektiererei. Aber auch diesen ohnmachtsperpetuierenden Tendenzen, entgegenwirkende und darum aktuelle Arbeitsfeldansatz müsste ergänzt werden um den positiven Inhalt der antisektiererischen Tendenz. Antisektiererisch ist nicht das größtmögliche Bündnis auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern die freie Diskussion. Eine freie Diskussion ist unmöglich unter den Vertretern antagonistischer Interessen. Eine solche Diskussion ist eine Rhetorikschlacht, manipulatives Geschwätz. Geschwätz ist aber auch eine Diskussion, die in einem Rahmen geführt wird, in dem sie keine Resultate mit realen, praktischen Konsequenzen zeitigen kann. Freie Diskussion ist nur möglich auf der Grundlage eines gemeinsamen Interesses. Dann aber ist sie tatsächlich, was sie unter anderen Umständen, unter anderen Voraussetzungen nur zu sein vorgeben kann, nämlich ein Selektionsprozess des besseren Arguments. Dieser Prozess ist auf der Suche nach dem geeignetsten Mittel zur Verwirklichung des gemeinsamen Interesses ebenso unerlässlich wie das Instrument der Verwirklichung selbst. Auch die Artikulation der Widersprüche in der Auffassung, was das Allgemeine, das gemeinsame Interesse sei, gehört selbstverständlich in die freie Diskussion. Was könnte die unorganisierte Linke, also unorganisiert in diesem Sinne, dass sie sich nicht in der Gänze ihres Lebens, das heißt auch im Berufsleben und im Reproduktionsbereich organisiert und nicht nur zu symbolischer Politik zusammenfindet, was könnte die unorganisierte Linke für ein gemeinsames Interesse haben? Die Antwort auf diese Frage ist einfach. Die Selbstorganisation, die kollektiv selbstbestimmte Verfügung über die materiellen und infrastrukturellen Existenzbedingungen der unorganisierten Linken als sozialer und politischer Zusammenhang und deren erweiterte Reproduktion. Das Gegenteil der Selbstorganisation ist die Fremdbestimmung des linken Zusammenhangs durch nicht inhaltliche, ihm äußerliche Zwecke, seien es die des meinungsbildenden Akademikers oder Autoren mit seinen besonderen berufsbedingten Rücksichten, seien es die kommerziellen Zwecke linker Verlage und Zeitungen oder die Interessen an politischer Einflussnahme seitens öffentlicher und parteipolitischer Förderer. Was heißt radikale Kritik organisieren? Zuallererst die Selbstorganisation ihrer materiellen und infrastrukturellen Voraussetzungen. Um diese Selbstorganisation ergänzt, könnte im neu zu gründenden sozialistischen Büro auf Grundlage der besonderen politischen Erfahrung eine freie Diskussion über die strategische Vermittlung der verschiedenen Arbeitsfelder geführt werden, die in ihrer Gesamtheit mit ihrer Ausweitung zum Spiegel des, um mit Marx zu sprechen, gesellschaftlichen Gesamtarbeiters tendiert. Innerhalb dieser gemeinsamen Strategie schließlich könnten die verschiedenen politischen Arbeitsfelder integriert und die in ihnen tätigen Gruppen von Genossinnen und Genossen als Fokusse fungieren. Das Hans-Jürgen-Krahl-Institut hat mit dem praktischen Sozialismus einen solchen Strategievorschlag zur Diskussion gestellt, der jedoch nicht voreilig mit dem Vorschlag zur Neugründung eines sozialistischen Büros identifiziert werden sollte. Sind doch beide Vorschläge ihrem Charakter nach verschieden. Die Realisierung der zwei Bedingungen für die selbstbewusste Produktion von Produktionsverhältnissen und Verkehrsformen durch die unmittelbaren Produzenten, die Marx und Engels Kommunismus nennen, die Aneignung der Produktionsmittel als Voraussetzung für deren kollektiv selbstbestimmte Verfügung und die sachliche Qualifikation der unmittelbaren Produzenten zu gesellschaftlicher Selbstverantwortung ist nur als wirkliche Bewegung, die den jetzigen Zustand aufhebt, als dialektischer Prozess von gesellschaftlicher Umstands- und Selbstveränderung sinnvoll denkbar. Dieser Prozess verläuft in der Parallelität einer Subversion bestehender Institutionen und dem Aufbau der menschlichen Gesellschaft noch innerhalb der alten. Kern dieses Prozesses im Modell des praktischen Sozialismus ist die fortschreitende Enteignung und Sozialisierung der kapitalistischen Betriebe, der kapitalistischen Produktion noch im Kapitalismus. Der praktische Sozialismus hat drei Merkmale. Zum einen die einheitliche Organisation von Arbeitslosen und Lohnarbeitern. Und diese Einheit manifestiert sich in einem gemeinsamen Fonds und einer demokratischen Entscheidungsstruktur, über deren Beschaffenheit noch zu sprechen sein wird. Und das zweite Merkmal ist die Produktion der Arbeitslosen in einem Kooperativsystem der Einheitsorganisation. Und das dritte, der Kampf der Lohnabhängigen perspektivisch um die Übernahme ihres kapitalistischen Betriebes ins Kooperativsystem. Näher auf die dialektischen Verhältnisse dieser drei Momente einzugehen, fehlt hier die Zeit. Wichtig ist noch, dass auch wenn der Prozess der Aneignung der Produktionsmittel taktisch sicher nicht von den Kernbereichen ausgehen kann, sondern mit der Subversion von Untersystemen, insbesondere des Reproduktions- und Ausbildungsbereiches, und mit der Sozialisierung von Kommunikationsmitteln seinen Anfang nehmen wird, so ist er doch in jedem Fall auf eine Entscheidungsstruktur angewiesen, die ihm die größtmögliche Reaktions- und Handlungsfähigkeit gewähren kann. Dazu müsste die Rätestruktur, die sich naturgemäß anbietet, selbst noch dynamisiert werden. Die einzelnen Elemente der Struktur, ihre einzelnen Module, man denke zur Veranschaulichung an Legosteine, müssten spontan Rätevereinigungen bilden können, die dem Stand in der äußeren Entwicklung der Sozialisierung und dessen Anforderungen in einem strategischen Sinne gerecht werden können. Nichts weniger als die Umstellung des auf Kapitalverwertung ausgerichteten bürgerlichen Wissenschaftsbetriebes auf den Zweck der Qualifikation zur gesellschaftlichen Selbsttätigkeit wäre hierfür Voraussetzung. Ich kann in diesem Fragenkomplex nur auf unser Vorwort zur zweiten erweiterten Neuauflage unserer Broschüre Praktischer Sozialismus verweisen und hoffe, in der Diskussion noch einiges dazu sagen zu können und im Anschluss zum Podium natürlich auch. Dieser Vorschlag ist, wie gesagt, aber unser Beitrag zu einer Strategiedebatte, von der die Bedingungen zu ihrer Möglichkeit erst noch zu schaffen wären. Danke. Ja, danke für die Einladung und die Gelegenheit, hier auch was dazu zu sagen. Ich möchte am Anfang drei Gegenpositionen thesenartig in den Raum stellen, auch um die Diskussion zu beleben. Gegenpositionen sowohl zu dem, was meine Vorredner gesagt haben, aber auch was hier auf anderen Plenars verhandelt wurde und was meines Erachtens auch so ein bisschen als so die sozusagen das ganze überwölbende Fragen im Raum stehen. Drei Thesen zur Frage von Utopie, von Organisation und von Theorie. Danach will ich das dann ein bisschen historisch erläutern, was das überhaupt bedeutet für mich. Erstens, unser Problem ist nicht das Fehlen von Utopien. Ich denke, die Menschheit ist heute weiter. Sie braucht keine Utopien mehr, sondern sie wird lernen müssen, die Welt endlich einmal vernünftig einzurichten. Das ist das Gegenteil von Utopie. Utopie ist der Wunsch, der Nichtort. Heute, denke ich, sind die Menschen, wie mal jemand gesagt hat, endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. Sie müssen sich über das klar werden, was sie schon tun. Sie sind schon längst über das bloße Wünschen hinaus. Wenn hier von Wille zum Kommunismus geredet wird, dann möchte ich mal an so eine einfache Unterscheidung erinnern. Immanuel Kant hat mal gesagt, was den Wunsch vom Willen unterscheidet, ist, dass der Wille weiß, was die Bedingungen sind, um das Gewünschte durchzusetzen, durchzuführen. Wenn die Bedingungen, die Mittel dazu, um das zu erreichen, nicht bekannt sind, ist es purer Wunsch. Also oft ist der Wille zum Kommunismus nur der Wunsch zum Kommunismus, weil nicht angegeben wird, was denn die Möglichkeiten dafür sind. Ich denke aber, dass sich tatsächlich der Wille zum Kommunismus, um es mal so zu sagen, nicht auf eine idealistische Weise als Bewusstseinsinhalt, sondern ganz materialistisch heute in den globalen Kämpfen im Kapitalverhältnis und gegen das Kapitalverhältnis materialisiert. Insofern plädiere ich dafür, die Utopien dem 19. Jahrhundert zu überlassen. Zweitens, unser Problem ist auch nicht das Fehlen von Organisierung. Wir sind schon vielfältig weltweit organisiert, stehen in einem Zusammenhang, allerdings in einem entfremdeten Zusammenhang. Was ist das Kapital? Darum geht es ja auch hier, wir wollen es abschaffen. Was ist das Kapital? Das Kapital ist letztlich, so analysiert ist die Kritik der politischen Ökonomie, nichts anderes als unsere eigene Kreativität, unsere eigene Gesellschaftlichkeit, Kooperation, Kreativität, die uns als ein fremdes Ding gegenübertritt, in einem Verdinglichungsprozess sich verkehrt und uns als eine uns beherrschende Macht sich entgegenstellt, aber letztendlich nichts anderes aus nichts anderem entspringt, als aus dieser Kooperation der gesellschaftlichen, verkehrt vergesellschafteten Arbeit. Das Kapital ist also kein Ding, es ist keine übernatürliche Macht. Es besteht auch nicht aus superklugen Strategen der Unterdrückung, sondern seine Macht ist genau, und das ist das Verrückte, das Produkt unserer alltäglichen Kooperation und Vergesellschaftung. Das heißt aber auch umgekehrt, in allen Kämpfen, in denen die Macht der Kämpfenden an dem anknüpft, was diese Vergesellschaftung an Störmöglichkeiten, an Unterbrechungsmöglichkeiten bietet, in all diesen Kämpfen steckt damit auch schon der Keim eines Aneignungsprozesses, wo dieser Verkehrungsprozess wieder aufgehoben werden kann. Das ist sozusagen die Art und Weise, wie in der Kritik der politischen Ökonomie ein systematischer Zusammenhang zwischen kapitalistischer Entwicklung und kommunistischer Tendenz ausgemacht wird, eben nicht als Wunsch, sondern als Perspektive eines materialisiert oder materialisierbaren Willens. Drittens zur Theorie. Klar, Theorie brauchen wir alle. Theorie, das brauchen wir für uns selber, wenn wir gegen die Verhältnisse rebellieren wollen. Wir wollen sie durchschauen. Sie ist ein wichtiges Medium der Selbstverständigung und Selbstkritik. Aber, und das ist mein Einwand gegen manche Positionen, die hier in den letzten Tagen auch geäußert wurden, Theorie ist kein Schlüssel zur Weltveränderung. Auch Marx hat das Kapital nicht geschrieben, weil er meinte, wir müssten jetzt die Proleten alle durch 3- bis 4-jährige Kapitalschulungen schleifen, drunter geht es ja nicht. Wenn das dann mal geklappt hat irgendwie, dann könnten wir zusammen die Revolution machen. An dem Punkt war Marx sehr skeptisch, was die Reichweite von Theorie angeht. Und er hat in jungen Jahren schon dem philosophischen Freundeskreis, in dem er tätig war, agierte, mit dem er diskutierte, hat er eine vertrackte Frage vorgelegt. Wer erzieht die Erzieher? Was heißt das? Wer erzieht die Erzieher? Woher beziehen diejenigen, die meinen, über einen Aufklärungsprozess die Menschheit aufzuklären und dann zur Revolution bringen zu können, von welchem Standpunkt aus reklamieren sie für sich, den Stein des Weisen gefunden zu haben? Auch wir ringen ständig darum, die verdrehten und mystifizierten Erscheinungsformen zu durchdringen und zu kritisieren. Verdrehte Erscheinungsformen, Mystifizierungen, die uns jeden Tag so unweigerlich in den Kopf schießen, wie der Urin in die Blase kommt. Theoretische Arbeit ist in erster Linie und vor allem ein ständiger Prozess der Selbstkritik. Niemand hat das besser verstanden als Marx selber. Im Unterschied zu seinem philosophischen Freundeskreis wurde dem jungen Marx klar, dass sich Revolution eben nicht als theoretischer Prozess denken lässt, sondern nur als ein praktischer Prozess, in dem subjektive und objektive Seite zusammenfallen, also in dem die Veränderung der Umstände mit der Selbstveränderung zusammenfällt. Wir brauchen, sagte er dann mal, eine Revolution, nicht nur um die alten Verhältnisse über den Haufen zu werfen, sondern auch, um uns selber den ganzen alten Dreck vom Hals zu schaffen. Und uns selber meint hier auch uns als Linksradikale, denn egal wie linksradikal wir uns fühlen, auch wir alle sind bürgerliche Individuen mit all den Macken und Defekten, auch wir werden uns in einer Revolution radikal verändern müssen. Okay, das einleitend als drei Gegenpositionen, das klang jetzt ein bisschen philosophisch, aber das war ja auch so das Level hier ein bisschen. Ich will es jetzt aus zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven ein bisschen praktischer verdeutlichen. Und das ist eine Schwierigkeit. Es ist eine Perspektive von ganz weit oben auf den Kapitalismus, auf die Weltgeschichte. Und das zweite ist eine Perspektive von ganz unten aus kleinen Mikrokonflikten, an denen ich ein bisschen selber beteiligt war in den letzten zwei Jahren. Und ich lasse diese beiden Perspektiven erstmal relativ unvermittelt nebeneinander stehen. Und wie das zu vermitteln ist, ist eine schwierige Frage. Ich denke, beide Perspektiven sind wichtig. Sonst können wir überhaupt im Grunde gar nicht über die Frage von Revolution und Kommunismus reden. Zunächst zur Perspektive von oben. Wenn wir über Kapitalismus reden heute, dann reden wir über ein Weltsystem, was heute etwa 8 Milliarden Menschen umfasst. Und wir reden über eine Zeitdauer von etwa 500 bis 600 Jahren, in denen sich dieses System herausgebildet, weiterentwickelt hat und zu einem heute scheinbar übermächtigen System geworden ist. Das ist Kapitalismus. Und wenn wir über Kommunismus reden, dann reden wir in diesen räumlichen und zeitlichen Dimensionen über die Abschaffung, die Umstürzung eines Gesamtzusammenhangs. Darunter ist es nicht zu haben. Dieses Gebilde, dieser historische Kapitalismus, entwickelt sich in diesen 500 bis 600 Jahren schubweise und keineswegs linear. Es kommt immer wieder zu Entwicklungsschüben und langen Phasen, wo diese Schübe unterbrochen werden und völlig unklar ist, ob das Ding überhaupt weitergeht. Wo es Jahrzehnte dauert, bis geklärt wird durch Revolutionen und Kriege und Konflikte, ob es gelingt, dieses Gebilde Kapitalismus wieder in Gang zu setzen, die Akkumulation wieder anzutreiben. Ganz grob gesagt, das startet irgendwann im 15., 16. Jahrhundert in den norditalienischen Stadtstaaten. Wir erleben den Aufstieg des spanischen Imperiums im Zusammenhang damit. Das gerät in eine Krise, eine lange Krise, wird abgelöst von einer neuen Ordnungsmacht des Kapitalismus im 17. Jahrhundert. Die Vereinigten Provinzen, ja, dieses kleine Holland, aber es war damals tatsächlich ein globaler Zentrum der kapitalistischen Akkumulation mit ersten Formen der Frühindustrialisierung. Das gerät dann wiederum nach etwa 100 Jahren in eine schwere Krise, wo völlig unausgemacht, wie es weitergeht. Wir erleben ein langes halbes Jahrhundert von durchgehenden Revolutionen, Aufständen, angefangen von der amerikanischen Revolution 1776, über die französische Revolution, über die wichtige Revolution auf Haiti, den ersten erfolgreichen Aufstand von Sklaven in der Karibik, bis hin zu den Revolutionen von 1848. Eine lange Phase, und genau in dieser Phase beginnt ja auch sozusagen dann das Denken von die Kritik von Marx, wo auch nicht klar ist, ob es noch mal gelingen könnte, dieses Gebilde wieder in Gang zu setzen. Und die Hoffnung der Menschen gerade so Anfang des 19. Jahrhunderts waren, daher kommen auch diese Utopien, auf die manchmal heute noch mal rekurriert wird von Fourier, Owen und solchen Leuten. Es war die Hoffnung, man könne da schon dieser kapitalistischen Dynamik ein Ende setzen. Dazu kommt es aber nicht, sondern es entwickelt sich wieder eine neue Ordnungsmacht, die das britische Empire, die das ganze Gebilde in Gang setzt. Wir erleben dann die große Krise, die heute oft mit der aktuellen Situation verglichen wird, von 1929 bis 1941. Ja, so lange hat diese Krise gedauert. Auch da ist wieder die große Frage nach der ganzen Barbarei in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wieso geht der Kapitalismus weiter? Alle hatten gesagt, das hängt alles irgendwie zusammen. Wer vom Kapitalismus nicht reden will, soll vom Faschismus schweigen, weil das war der Zeitgeist irgendwie und es war klar, das hat alles was miteinander zu tun. Trotzdem gelingt es wieder, das diesmal jetzt unter wieder der Ägide eines neuen Moderators der globalen kapitalistischen Entwicklung, den USA, das Ding flott zu machen und einen gigantischen Boom hinzulegen, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hatte in der ganzen kapitalistischen Geschichte. Ich will jetzt nur auf drei Beobachtungen, die Welthistoriker an dieser Entwicklung machen, hinweisen, die für unsere Perspektive von Kommunismus wichtig sein könnten. Zum einen ist es eine gigantische Entwicklung von Menschheit. Als das britische Empire loslegte, lebten auf der Welt etwa 1 Milliarde Menschen. Heute sind wir zu 8 Milliarden. Und ich finde das eine positive Entwicklung. Die bürgerliche Diskussion hat Angst davor, spricht von Überbevölkerung. wobei der Maßstab der Überbevölkerung eben ein sehr, sehr brutaler ist, weil wir heute schon auf der Welt Lebensmittel für etwa geschätzte 12 bis 16 Milliarden Menschen produzieren und nur eben einen großen Teil davon vernichten. Das heißt also, dass wir mehr werden, ist eine positive Entwicklung und auch was die Perspektive eben aus der Gesellschaftlichkeit, Vergesellschaftung der Arbeit, eine kommunistische Kreativität zu entwickeln, auch für das ist es positiv. Was vielleicht noch entscheidender ist oder was damit zusammenhängt, ist eine zweite Beobachtung, dass nämlich in diesen Übergangsphasen zwischen den verschiedenen Entwicklungsschüben die Macht der Ausgebeuteten, der Unterdrückten, der Versklavten tendenziell zugenommen hat. Wenn wir das vergleichen, nur mal an zwei Beispielen, das britische Empire, um seine Macht zu erringen, muss die Sklaverei abschaffen, muss 1832 offiziell formell die Sklaverei verbieten, weil sich eben durch den ganzen Zyklus der Sklavenaufstände im 17. Jahrhundert das als ein nicht länger haltbarer Zustand erwiesen hatte. Was Ähnliches geschieht auch, als die USA die Macht übernehmen. Sie müssen nämlich global durchsetzen, dass sowas wie Sozialstaatlichkeit eingeführt wird, dass Gewerkschaften anerkannt werden, dass also eine formelle Repräsentanz der Arbeiterklasse zugestanden wird, zumindest in den Industrieländern. Also das ist nur mal so als Hinweis, wie sich das ausdrückt in Verschiebungen in der Konfiguration, in dem Ausdruck des Weltsystems. Und auf heute bezogen würde ich sagen, wir sind heute in einer Situation, wenn wir das vergleichen und davon ausgehen, dass es sich heute auch um eine ähnlich schwere Systemkrise, die 30, 40 Jahre dauern wird, handelt, dann denke ich, die Kämpfe haben diesmal früher als je zuvor angefangen. Wir haben schon 2007, 2008 eine weltweite Nahrungsmittelrevolten erlebt, die sich gegen die Preissteigerung gewendet haben. Wir haben dieses Jahr wahrscheinlich welthistorisch mit die wichtigsten neuen Streikbewegungen in China, in Bangladesch, in Südafrika erlebt, das Aufbrechen einer ganz neuen Arbeiterklasse. Das ist hier, das gehört zum Provinzialismus der deutschen Verhältnisse, vielleicht nicht so wahrgenommen worden ist, aber international weltweit ist es sehr stark wahrgenommen worden. Und auch die Leute selber nehmen es wahr. Also es war ganz interessant, als die Streikwelle in Südafrika losging, das ist hier auch deswegen so ein bisschen verpasst worden und man konnte irgendwie im linksradikalen Milieu niemanden finden, der Aktionen dazu, Solidaritätsveranstaltungen machte, weil das dummerweise im Kontext mit dem Beginn der Weltmeisterschaft stand und die meisten davor die Spiele verfolgten. Und das war eine ganz interessante Geschichte, weil durch die Weltmeisterschaft eben so ein prekäres Proletariat da angeheuert worden war und die in ihren Verlautbarungen sich sofort auf die Entwicklung in Griechenland bezogen haben. Also das zeigt nur, wie weit sozusagen da die internationale Wahrnehmung in den Kämpfen auch ist. Dritte und letzte Beobachtung an dieser langfristigen Entwicklung. Es ist in dieser langfristigen Entwicklung auch zu einer Krise der Arbeit und einer Krise des Staats gekommen. Krise der Arbeit. Wer in den 70er Jahren gelebt hat und Politik gemacht hat, weiß, dass damals Krise der Arbeit ein Schlagwort des Kapitals war. Aber das meinte jetzt nicht die Arbeitslosigkeit, sondern es meinte vor allen Dingen die Ablehnung der Arbeit. Und damit im Zusammenhang steht auch etwas, was vielleicht heute ein bisschen überraschend klingt, aber was ich denke, was nach wie vor weiterwirkt, ist nämlich Krise des Staats. Das 68 oder das, wofür 68 steht, ein Bruch der linken Bewegungen in Bezug auf den Staat ist, der im Grunde mit einer 150-jährigen Tradition des Etatismus, des positiven Bezugs auf den Staat, wie er sich spätestens seit 1848 rausentwickelt hat, gebrochen hat. Und ich denke, wir finden das heute wieder in der Form, dass eben hierarchische Organisationsformen abgelehnt werden, die den Staat widerspiegeln, wie das ja früher im Parteimodell der Fall war, dass heute von Horizontalismus geredet wird, dass egal, ob wir Heiligen Damm, Castortransport oder sonst was angucken, einfach ein ganz anderes Level irgendwie von antihierarchischer, auch antipatriarchaler Selbstorganisierung angestrebt wird, als wir es historisch kennen. Das bedeutet auch, dass wir uns im Grunde mit unserer Kritik an der Arbeit und Kritik am Staat gar nicht so klein machen müssen, gar nicht immer denken müssen, dass wir so in der Defensive sind. Man sollte auch nicht versuchen, irgendwie eine Analyse aus dem Feuilleton der bürgerlichen Presse abzuleiten. Da erfährt man was über die Gedankengänge des Bürgertums, aber nicht über die Wirklichkeit in der Gesellschaft. Und da ist es keineswegs so, dass die Leute in die Arbeit verliebt sind und inbrünstig an den Staat glauben. Dem würde ich widersprechen. Jetzt aber weil ich auch zum Schluss kommen muss, der Wechsel, der komplette Wechsel zur Mikroperspektive. Es ist viel darüber gerätselt worden, wo bleibt der heiße Herbst? Alle möglichen hatten einen heißen Herbst angekündigt. Er kam dann nicht. Gerade die Gewerkschaften hatten da große Töne gespuckt und auch die Linken hatten so ein bisschen auf die Gewerkschaften geschielt. Und ja, gibt es da jetzt große Demonstrationen? Es gab ja ein paar kleine. Ich halte das für ganz fatal, weil, dass es keinen heißen Herbst gegeben hat, dass sich aus den Zumutungen, die jetzt verschärft werden, keine Kämpfe entwickeln, das liegt nicht einfach daran, dass die Kämpfe fehlen, sondern dass verdammt viel dafür getan wird, dass es nicht zu diesen Kämpfen kommt oder dass diese Kämpfe unbekannt, verschwiegen bleiben, dass sie lokal eingegrenzt werden und es noch nicht mal in die Tageszeitung schaffen. Und der Hauptakteur, der dafür sorgt, dass das so passiert, dass es so abläuft, sind eben die Gewerkschaften. Da gehen sie auch teilweise mit sehr rabiaten Mitteln vor, aber das ist ihr Job. Und da ist auch mein Problem mit diesen Demonstrationen, weil diese schönen Demonstrationen am Samstagnachmittag oder mittags, wo man dann auch seinen antikapitalistischen Block unterbringen kann, die haben genau die Funktion, die Konflikte aus der Produktion rauszuhalten, da wo es wirklich wehtun würde, dem Kapital sozusagen zur Seite zu springen und dann mit so einem kleinen, ein kleines Ventil aufzumachen und damit den Druck rauszulassen. Und die viel spannenderen Konflikte, die eben nicht sichtbar sind, die unsichtbar bleiben, die vollziehen sich sehr wohl hart dran an der Produktion, an den produktiven Verhältnissen. Ich hatte hier Kontakt mit Putzfrauen am Düsseldorfer Flughafen, die entlassen worden werden jetzt Ende des Jahres. Die wollten kämpfen, die wollten streiken. Es ist ihnen von der Gewerkschaft verboten worden. Ein ähnlicher Fall hier direkt um die Ecke in Duisburg auch Leute, die für die Metro Bananen verpacken. Auch die sind sogar so weit gegangen, eine Demonstration vor dem Gewerkschaftsbüro zu machen. Dummerweise hatten sie in Duisburg überhaupt keine Chance, in die Öffentlichkeit zu kommen, weil sie es nicht nur mit Verdi, also der Gewerkschaft, zu tun hatte, sondern der leitende Verdi-Sekretär dort auch Ratsherr für die Linkspartei im Duisburger Stadtrat ist. Das heißt, sie hatten sozusagen einen geschlossenen linken Block gegen sich und sind mit ihren Demonstrationen noch nicht mal in die Öffentlichkeit gekommen. Ich denke, da an solchen Punkten hat eine radikale Linke eine Chance, solche Konflikte, die wirklich virulent werden könnten, die in die Produktion eingreifen, die zu unterstützen, zu verschärfen, überhaupt erstmal bekannt zu machen. Dasselbe gilt auch für diese gigantische Massenentlassung im Herbst 2008 von Leiharbeitern, die spurlos sozusagen vorübergegangen ist. Es gab eine wichtige Aktion, einen Hungerstreik von Leiharbeitern in Hannover. Ein paar Genossen von der FAU in Hannover haben das dankenswerterweise unterstützt, aber auch das ist ziemlich untergegangen, gemessen an der Dimension, die diese Entlassungswelle hatten. Und ich denke, das sind Punkte, an denen wir uns produktiv einmischen können. Und mache jetzt erstmal Schluss. Okay, es gibt das kleine Problem, dass zwei Ansprüche aufeinandertreffen. Zum einen die vollkommen berechtigte Kritik, die bei den letzten Podium geäußert wurde, dass zu wenig Raum für Diskussion ist. Und auf der anderen Seite ein zeitliches Problem, da der Bus der Berliner um 15 Uhr fährt. Wir müssen deswegen ein bisschen sozusagen sputen. Und wenn das hier hektische Formen annimmt, ist das dann leider vielleicht nicht ganz anders zu machen. Wir würden jetzt darum, um dieser Kritik nachzukommen, jetzt als erstes, bevor die Referenten nochmal aufeinander eingehen, einen kurzen Frage-, Kritik-, Anmerkungsblock aus dem Publikum machen. Okay. Danke. Ja, es ist ein Punkt, der sozusagen als Kritik an diesem Kongress oder an ums Ganze zum Teil häufiger mal vorgebracht wird und hier auf dem Podium immer so ein bisschen mitschwang, nämlich dass Kämpfe um die Produktionsmittel in der Produktionssphäre, in der Lohnarbeit ausgespielt werden gegen politische Agitation, Organisierung, die darüber hinaus auch institutionelle Systeme, den Staat, die Politik zum Gegenstand hat. Das kam jetzt in Christians Schlusswort nochmal als ein schroffer Gegensatz zum Ausdruck. Also anstatt blöde samstags einen Spaziergang durch die Innenstadt zu machen, Und damit den Frust der Lohnabhängigen abzuleiten, muss man die drängenden Konflikte am Ort der Lohnarbeit verschärfen. Ich denke, das ist ein falscher Gegensatz, und ich bin es inzwischen leid, den immer wieder ertragen zu müssen. Die Vorstellung, dass in einer kapitalistisch integrierten Gesellschaft die Kämpfe um Produktionsmittel, um Wiederaneignung der Produktionsmittel nur am Ort der Lohnarbeit stattfinden. Ein Kapitalismus ist ein integriertes System, das eben auch in seiner institutionellen Struktur die Enteignung widerspiegelt, die in der Lohnabhängigkeit zu so einer Ohnmacht führt und die Kämpfe dort auch begrenzt. Und deswegen denke ich, ist es notwendig, auch sowas wie ja, Kampf gegen Institutionen der kapitalistischen Gesellschaft in so eine strategische Debatte mit einzuschließen, anstatt sofort, wie das in den ersten beiden Beiträgen, vor allem im zweiten Beitrag der Fall war, sozusagen auf die Kollektivierung der Produktionsmittel als Strategie zu setzen, die nie stattfinden wird. Also deswegen fände ich es eigentlich konstruktiver, wenn man eine Radikalisierung antiinstitutioneller Kämpfe nicht als ein Ventil, als eine falsche Masche denunzieren würde, sondern als notwendigen Bestandteil von linksradikaler Praxis. Gibt es noch weitere Anmerkungen? Ansonsten würde dann... Ah, da oben noch eine. Okay. Ach so, ja. Dann. Ja, also zwei Anmerkungen. Erstens zu der Frage von Genosse Frings, die ich unterstützen möchte. Ich fand die sehr gut und sehr interessant. Und ich wollte nur ganz kurz reagieren auf das, was da oben gesagt worden ist und betonen, dass es tatsächlich, also es geht natürlich nicht darum, Kämpfe in der Produktion und Kämpfe außerhalb der Produktion gegeneinander zu stellen. Und man weiß aus der Geschichte zum Beispiel, dass die Erwerbslosen eine sehr große Rolle gespielt haben in der Geschichte des Klassenkampfes, obwohl sie keine Produktionsmittel in ihrer Nähe haben sozusagen. Ja? Was auch einen befreienden Moment haben kann, wo sie die Straßen erobern. Also ich bin damit völlig einverstanden. Ich denke trotzdem, dass es richtig ist zu sagen, dass es Streiks gibt, die so organisiert werden von den Gewerkschaften, um Dampf abzulassen, um die Betroffenen voneinander zu spalten. Das muss man auch wissen. Also man kann nicht an eine blinde, naive Streikkultur pflegen, ohne zu überlegen, wozu ein Streik dient und wie es effektiver gestaltet werden kann. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und das Zweite, ganz kurz gegenüber der Genosse von der FAU Berlin. Du hast von deiner eure Erfahrungen in Berlin geredet. Und ich wollte dazu zwei Fragen stellen. Das erste ist, ihr habt, wenn ich es richtig verstanden habt, vor Gericht eure Anerkennung als Gewerkschaft durch den Staat erstritten. Und meine Frage lautet, ob das für euch selbst nicht etwas Problematisches, etwas Zwiespältiges bedeuten kann. Ja? Diese Anerkennung durch den Staat. Und die Frage, welche Problem steckt möglicherweise dahinter, also die Fragestellung von mir ist, ob das nicht das Problem der Gewerkschaften selbst aufzeigt. Die Gewerkschaften sind eine Institution, der mittlerweile oder längere Zeit schon ein Teil dieses Systems geworden sind. Ja? Und die Kampfesmittel sind in der heutigen Zeit vielleicht ganz andere, nämlich die direkte Selbstorganisierung der Arbeiter, die eben keine Institution ist, sondern Organisationen wie Vollversammlungen, gewählte Streikkomitees, die jederzeit wieder abgerufen werden können, die unmittelbar in den Kampf entstehen und dann aufgelöst werden, wenn der Kampf vorbei ist. Danke. Könnt ihr mich auch so hören? Ja. Wunderbar. Das heißt, ich habe zwei Anwärter. Ist das jetzt an? Okay, also ich habe zwei Anmerkungen oder drei vielleicht. Das eine ist in Bezug auf den Christian, wo ich eine ganze Reihe von Sachen durchaus sehr teile. Ich will auch nur bei einem Punkt, der mir aufgefallen ist, nochmal kurz nachhaken, nämlich bei dem Bruch der Linken mit dem Staat. Das hast du auf das Jahr 1968 und auf die 68er-Bewegung geschrieben. Also ich bin ein bekennender, militanter Anarcho-Syndikalist. Meine Geschichte der Antistaatlichkeit ist länger. Anarcho-Syndikalisten, Anarcho-Syndikalistinnen verstehen sich nicht unbedingt als Teil einer linken Bewegung, die immer auch parteilich organisiert war, die auch immer etatistisch war. Deswegen ist das verständlich, dass du das vielleicht auch ausgelassen hast, aber es gibt eine längere Geschichte von Antistaatlichkeit und Klassenkampf in einem und demselben Atemzug genannt auch eigentlich. Das nächste ist, ich sträube mich gegen den Begriff der Politik, des Politikmachens, ja, für andere, für sich selbst oder sonst was. Vielleicht, weil ich da auch den falschen Begriff von habe. Ich habe das nämlich nie wirklich studiert. Ich bin in dem Sinne an dem Punkt kein Akademiker. Für mich geht es aber darum, nicht Politik zu machen, sondern es geht darum, meine sozialen, meine politischen, meine ökonomischen, meine kulturellen Kämpfe selber zu organisieren und mit den Mitteln und Methoden, die ich zusammen mit den konkret betroffenen Menschen, mit denen ich gerade zusammen bin, diese Kämpfe gemeinsam führen möchte, und zwar für die Ziele mit den Mitteln und Methoden, die ich haben möchte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, und das unterscheidet eine anarchistische oder eine anarcho-syndikalistische Organisiertheit von vielen, vielen, vielen anderen Bewegungen. Und in diesem Sinne kann ein Kampf ja niemals politisch sein, sondern er kann immer nur antipolitisch sein, das heißt gegen die Parteien, gegen die herrschende Macht des Staates, aber auch Institutionen wie Kirchen, Gewerkschaften und vieler, vieler anderen Formen von Fremdverwaltung und Fremdbestimmung. Das waren eigentlich die beiden wichtigsten Anmerkungen, die ich jetzt am Anfang mal machen wollte. Okay, dann Carsten, vielleicht an dich war ja die Frage mit der Radikalisierung außerinstitutioneller Kämpfe. Ja, also ich wollte einmal eingehen auf den Beitrag der zweiten Frage, weil ich direkt angesprochen war und mich auch missverstanden fühle. Ich habe hier beim strategischen Modell des praktischen Sozialismus eine Unterscheidung gemacht zwischen Kernbereich, also was die Produktion meint, und die ist nun mal ein Kernbereich, wenn man eine andere Gesellschaft herstellen will oder in eine andere Gesellschaft transformieren will, und einer Peripherie, wenn man so will, oder von Untersystemen habe ich gesprochen. Welche Rolle nimmt da das Politische ein? Ich finde, das müsste erstmal definiert werden. Das kam auch zum Schluss nochmal das Bedürfnis auf. Wenn eine Demonstration politisch sein soll, muss man sich fragen, was ist eine Demonstration? Das ist eine Protestation und der Adressat davon ist der Staat. Weil letztendlich geht es darum, mit dem Protest eine Willensbildung einen Willen auszudrücken, der dann aber repräsentativ umgesetzt werden soll. Ich habe auch einen Begriff vom Politischen, und das Konzept ist nicht ökonomistisch, sondern das Politische kann nur heißen Subversion der Institution und Obstruktion des Repressionsapparates. Und ich muss da erinnern an einen Gedanken von Rudi Dutschke, der den langen Marsch durch die Institutionen, und der meint etwas anderes als eine Rationalisierung von Karrierismus linker Renegaten, sondern der meint die Obstruktion der Institutionen, deren wörtlich Dutschke Zerstörung. Und das ist eine politische Aufgabe. Die Strategie gibt allen linken Politikfeldern, auch im politischen Bereich, auch im Bereich der Institutionen und deren Subversion, eine strategische Perspektive. Sie anders aufzufassen, wäre ein verkürztes, ein polemisches Verständnis von ihr. Ja, Lars, vielleicht an dich nochmal die Frage, wie subversiv ist Gewerkschaft oder Syndikalismus heute und ist die Perspektive der Produktionsmittelaneignung sozusagen als politische Strategie subversiv? Okay, also ich würde vielleicht direkt auf die, so ein bisschen auf die Frage von da vorne eingehen, weil es natürlich, also so zum Technischen haben wir als FAU Berlin nicht erstritten, dass wir komplett als Gewerkschaft anerkannt sind, leider, aber wir haben erstritten, dass wir uns als Gewerkschaft bezeichnen können und wir gemäß unserer Rechtsauffassung, wie es damals hieß, das nach außen hauen. Also wir haben irgendwie das Recht erstritten, auch was als Gewerkschaft zu bezeichnen, was halt irgendwie andere nicht so gerne als Gewerkschaft sehen wollen. Zum anderen, zu der Frage der Anerkennung, das sind natürlich Sachen, die da haben wir in Berlin auch heiß drüber gestritten. Und vor allen Dingen ich, weil ich der Hansel war, der dann halt irgendwie die ganze Zeit vor Gericht saß. Wir haben in diesen, also ich würde sagen, halt irgendwie diese Anerkennung als Gewerkschaft sehen wir einfach mal eine Selbstverständlichkeit, eine politische Selbstverständlichkeit halt irgendwie, dass es ein Grundrecht ist, sich zu organisieren. Und das kann man halt irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise durchsetzen. Da gegenüber, also weder gegenüber der V Berlin noch halt, was auch die gesamte FAU anbelangt, das Kräfteverhältnis so großartig gewogen wäre zu unseren Gunsten, dass wir jetzt sagen könnten, ist uns scheißegal, wir hauen einfach so auf die Kacke, sind wir da ein bisschen gezwungen, uns auch auf bestimmte Sachen vielleicht erstmal aus taktischen Gründen einzulassen und zu sagen, okay, wir wollen aber halt irgendwie unsere gewerkschaftlichen Rechte, weil uns das halt irgendwie ein Stück weit arbeitsfähig macht, weil uns das ein Feld öffnet, wo wir halt irgendwie dann weiterarbeiten können. Das heißt aber nicht, dass halt irgendwie, um das zu bekommen, dass wir da halt irgendwie sämtliche Ideen und Vorstellungen für über den Haufen werfen und dafür auch verkaufen. Wir sind in diese ganzen Prozesse eigentlich reingegangen auf eine Art und Weise, wie das neulich vor ein paar Wochen ein Arbeitsrechtler auch auf dem Podium in Berlin gesagt hat, als es um die Tarifeinheit ging. Grundsätzlich gibt es in Deutschland einfach nur den Artikel 9 Grundgesetz, halt irgendwie eine grundsätzliche gewerkschaftliche Freiheit. Darin ist das Streikrecht enthalten. So Geschichten wie, dass in Deutschland auch der politische Streik verboten sei, gibt es eigentlich de facto textlich nicht. Das sind halt irgendwie richterrechtliche Einschränkungen. Und die sind nicht unumstößlich und so gehen wir da rein. Wir sagen halt irgendwie so, unsere Auffassung ist grundsätzlich anders und wir streiten dafür, dass es halt irgendwie auch anders gesehen wird und anders geurteilt wird im Zweifelsfall, weil es halt ein konkretes Problem ist halt irgendwie. Diese Justiz, die gibt es, da muss man sich halt irgendwie mit auseinandersetzen, es sei denn, man wählt tatsächlich den Weg, halt irgendwie keine verbindliche Organisation zu wählen. Aber das scheidet für die V ein Stück weit schon aus, weil sie ja kein Konzept hat, was sich allein auf den Arbeitskampf beschränkt, so, sondern ist das ein Konzept, das viel weiter geht, das sagt halt irgendwie, wir wollen uns organisieren, wir wollen Arbeitskämpfe führen, wir wollen unsere konkreten Lebens- und Arbeitsbedingungen verbessern. Aber wir wollen gleichzeitig auch uns vorbereiten auf weitere Kämpfe. Wir wollen uns vorbereiten auf die berühmt-berüchtigte Selbstverwaltung der Produktionsmittel. Und wir wollen in diesen, also vor 100 Jahren hat es schon mal jemand gesagt, das ist irgendwie der Syndikalismus ist die Schule des Anarchismus. So gehen wir daran halt, sagen wir so. Und wollen halt irgendwie diese Strukturen, die wir uns schaffen und diese Erfahrungen, die wir uns aneignen in diesen Kämpfen, halt irgendwie eben nicht nach gewonnenem oder verlorenen Kampf halt irgendwie direkt wieder aufgeben, sondern halt irgendwie ausbauen. Also ganz kurz zu den Fragen. Felix, das wäre ein Missverständnis. Natürlich bin ich auch für den anti-institutionellen Kampf und wir versuchen die Arbeitsämter in Köln zu stürmen, soweit es geht, so oft es geht, natürlich. Und das ganze Gefüge der Institutionen, ob das Knäste, Psychiatrien, Schulen sind, ja natürlich, das sind ganz entscheidende Felder von Kampf und von Unruhe. Das hängt auch zusammen. Ja. Du, wenn du in die Geschichte gehst, du hättest keine Antipsychiatrie in Italien gehabt, ohne die Gleichzeitigkeit eben von breiten Revolten in den Fabriken, Häuserkämpfe, Reduzierung der Preise und so weiter. Das heißt, da reflektiert sich gegenseitig Macht ineinander. Das Problem, was ich doch angesprochen habe, ist, dass die Gewerkschaften mit ihren Demonstrationen, jetzt gerade in diesem berühmten heißen Herbst oder eben nicht heißen Herbst, dass es da eindeutig, und das ist mir nochmal so sichtbar geworden aus dem Vergleich mit diesen kleinen Konflikten, die ich mitbekommen habe hier in Duisburg und Düsseldorf und bei Köln und so weiter, wo die Leute kämpfen wollen, wo sie streiken wollen, wo sie sagen, wir haben doch eine Macht. Wenn wir den Laden hier dicht machen, 3 Tage später steht die ganze Autoindustrie. Da gibt es hier ein paar Kilometer von hier entfernt so einen Laden. Da hätten sie es machen können. Da macht die Gewerkschaft den Deckel drauf und sagt, nee, also das ist unsere Funktion sozusagen, die Produktivität und den Standort, pipapo, dann gehen wir lieber am Samstag demonstrieren. Und ihr hattet ja auch, als ihr in Berlin versucht habt, den Bundestag zu blockieren, ich hätte es sogar gut gefunden, den zu besetzen, also super, aber da hat die Gewerkschaft ja auch nicht mit so aufgerufen, ja? Also um da den Druck rauszunehmen. Ich glaube, also insofern sind wir uns da an dem Punkt eigentlich einig. Aljoscha, ich wollte auch nicht die Staatskritik der frühen Syndikalisten und des Rätekommunismus und des jungen Marx irgendwie in Frage stellen. Natürlich, es ging bei der These, dass es 68 einen Bruch gegeben hat, das bezieht sich darauf, dass es sozusagen in den breiten Bewegungen einen Bruch gegeben hat. Man kann es salopp so sagen, nach 68 war der Staat kein Utopieträger mehr. Du hast halt davor im ganzen 19. Jahrhundert, in der russischen Revolution und so weiter, ist der Staat ein Utopieträger. Wir übernehmen die Staatsmacht und damit machen wir dann irgendwie Kommunismus, andere Gesellschaft und sonst was. Und das ist vorbei, glaube ich, wenn wir uns das weltweit angucken. Und das ist positiv, das ist etwas, an dem wir anknüpfen können. Und letzter Punkt noch zur Frage, weil das vielleicht so ein bisschen offen geblieben ist, Organisierung. Ich bin mir einig mit der FAU oder dem Anarchosyndikalismus, dass wichtig ist, direkte Aktion in der Produktion, Produktion unterbrechen, seine Macht ausspielen. Ich habe eine gewisse Skepsis gegenüber dem Versuch, sozusagen selber etablierte Gewerkschaft zu werden und Tarifverträge abzuschließen, weil Tarifverträge bedeuten auch immer, die Verantwortung eben dann für die Ruhe in der Produktion zu sorgen. Ich glaube, das ist nicht nötig und dem widerspricht auch ein bisschen die historische Erfahrung, weil es ist nie so, dass Kämpfe von Organisierung abhängig waren. In der Geschichte, ich habe kürzlich einmal auf dieses Buch von Francis Fox Piven und Richard Cloward nochmal hingewiesen, Aufstand der Armen, und die haben das eben historisch sehr genau nochmal aufgezeigt. Es ist nicht so, dass um kämpfen zu können, du vorher organisiert sein musst, sondern Kämpfe entstehen aus konkreten Situationen. Massenorganisationen sind in der Regel erst durch die Kämpfe danach entstanden und haben ihnen dann die Spitze abgebrochen. Und das ist meine Skepsis gegenüber Organisierung. Jetzt noch mal eine ganz kurze Fragerunde. Versucht euch sehr knapp zu halten, sodass wir um 10 vor versuchen, fertig zu werden. Habe ich? Ja. Ich wollte nur noch kurz anmerken, dass die Organisation an einem bestimmten Punkt genau immer flexibel genug sein kann, um Tarifvertrag zum Beispiel abzuschließen oder das nicht zu tun, um sich punktuell das Recht vor Gericht einzuklagen, um eine Demo anzumelden, eine Demo nicht anzumelden, diese ganzen Dinge. Das kann die Gewerkschaft vor Ort, das kann das Syndikat vor Ort machen und ein anderes Syndikat kann sagen, was er bescheuert, wir sind viel mehr, so, wir machen das anders, wir haben Semtex oder... Ja, nein, aber momentan haben wir ja tatsächlich nicht viel Macht, außer diese Krawallsprüche so. Und dann müssen wir halt vor Ort jeweils gucken, wo können wir wie intervenieren. Das muss momentan halt vor Gericht gehen, sonst wird einfach jemand verknackt oder sonst müssen nachher irgendwie Leute die Arbeitsstunden, den Gewinn abzahlen oder sonst ein Blödsinn. Und das geht halt nicht von jetzt auf gleich. Das wird schlechter gehen. Und die Flexibilität geht ja nicht davon aus, dass wir jetzt hier, wir alle vielleicht, weil wir sehr, sehr schlau sind, sagen können, aha, Tarifverträge, das macht nicht so viel Sinn, sondern dass die Leute vor Ort sagen können, in dem einen Punkt macht es aber schon Sinn, obwohl wir es eigentlich auch nicht so cool finden. Und das ist, glaube ich, die. Genau. Dein Punkt ist rübergekommen, glaube ich. Oder muss einfach rein... rufen. Jetzt? Ja. Ich hätte nochmal zwei Punkte. Einmal an Christian. Also ich glaube, so diese pauschale Verurteilung von jeder Form von Organisierung überrascht mich jetzt so ein bisschen, weil ich glaube, das ist so eine etwas naive Gegenüberstellung. Also als wäre es so, dass Kämpfe aus dem Nichts auftauchen von irgendwelchen Leuten, die sich auf einmal dazu entschließen, sondern gerade so bestimmte Formen von Theorieproduktion, von Vorbereitung, von überhaupt sozialen Strukturen, die man dafür braucht, sind ja gerade auch Formen von Organisierung. Und die müssen ja nicht zwangsläufig so aussehen wie der DGB. Und jetzt so aus eigener Anschauung, alle sozialen Auseinandersetzungen, die ich so mitgekriegt habe, sind nie gelaufen, ohne dass es da irgendwelche Formen von Gruppen, Bündnissen oder sonst was gab, die sich dann da auch eingeklinkt haben. Dass es natürlich mit Organisierung alleine nicht geht, sondern dass die Leute irgendwie im Zweifelsfall dann auch noch von einer anderen Ecke dazukommen müssen, ist klar. Aber ich glaube, so das so gegeneinander zu stellen, ist irgendwie nicht so besonders sinnvoll. Dann noch ein vielleicht etwas ketzerischer Punkt für die FAU, würde mich das mal interessieren. Weil ich finde das ja grundsätzlich total sympathisch, das Konzept. Aber wenn man jetzt nochmal den Bogen schlägt zur Diskussion auch von vorhin, und da war ja die Problematik, die zumindest Lenin da ja auch gesehen hat, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter tendenziell eher nur ein trade-unionistisches Bewusstsein entwickeln, also für ihre unmittelbaren Interessen kämpfen und den Rest quasi vergessen, was auch heißt, andere Arbeiterinnen und Arbeiter in anderen Teilen der Welt zu vergessen. Da würde mich mal interessieren, wie da grundsätzlich eure Perspektive drauf ist. Und dann auch noch ein bisschen konkreter und vielleicht auch gemeiner, weil ums Ganze ja jetzt auch nicht die riesige Massenorganisation ist. Aber die FAU gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger. Und wie geht denn das voran? Also habt ihr das Gefühl, das ist irgendwie so ein Schritt in eine Richtung, oder ist das nicht eher so eine Kreisbewegung, die da abläuft, schon seit längerem? Ja, und zwar, meine Frage geht nur in eine etwas andere Richtung. Wir hatten in jüngster Zeit das Phänomen, dass gerade hier in Deutschland irgendwie relativ viele Berufsgruppen versucht haben, wie ihre Interessen in Lohnauseinandersetzungen, betrieblichen Kämpfen unabhängig von DGB-Gewerkschaften durchzusetzen. Es war teilweise im Krankenhausbereich, irgendwie die Ärzte, dann wie Lokführer, Fluglotsen, alles Mögliche. Und das kam ja auch schon zu Konflikten mit den etablierten DGB-Gewerkschaften, irgendwie zum Beispiel hier Transnet, die haben ja sogar dann Streikbrecher irgendwie gegen die eigenen Lokführer eingesetzt. Meine Frage wäre irgendwie, was ist aus eurer Sicht irgendwie von dieser Partikularinteressenvertretung zu halten? Ist das irgendwie, hat das ein subversives Element, wie man diese verkrusteten Strukturen des DGB so ein bisschen aufbrechen kann? Oder besteht da nicht auch die Gefahr irgendwie der Regression, dass sich irgendwie verschiedene Berufsgruppen gegeneinander ausspielen lassen, dass es dann in so einer Standesvertretung endet? Ja, irgendwie zum Beispiel, wir hatten auch ganz krass das Problem, dass irgendwie die zum Beispiel die Piloten dann ihre Interessen rücksichtslos irgendwie gegen die Leute durchgedrückt haben, die dann im Flughafen wie das Bodenpersonal und andere bei Catering-Firmen, die dann nicht die Macht haben, wie zu streiken und wie die auf einmal die Produktion lahmzulegen. Wie seht ihr das irgendwie, so eine Entwicklung als positiv, oder haltet ihr das eher für gefährlich? So, das wäre das, worauf meine Frage abzielt. Wir nehmen noch eine Frage da oben dran und dann... Ja, ich meinte hier links. Nee, nur eine. Das ist das Problem mit den zwei Ansprüchen. Und dann nochmal eine kurze Antwortrunde vom Podium und dann gibt es noch ein kurzes Schlusswort. Ja, ich wollte noch ein Bedenken äußern, und zwar zu dem Genossen vom Gral-Institut, aber auch insgesamt bei der berechtigten Feststellung, dass wir seit den 70er Jahren ein anderes Verhältnis mit dem zum Staat haben. Aber daraus kann jetzt nicht folgern, gerade angesichts des Finanzmarktkapitalismus, dass wir die Institutionen zerstören müssen. Die werden momentan selber zerstört von der Bourgeoisie. Wir haben eine Privatisierung des Staates, wir haben Privatarmeen, wir haben Privatgefängnisse. Das heißt, wir haben eher das Problem, dass uns Institutionen enteignet werden und in der Situation sozusagen der Widerspruch muss hier ausgetragen werden. Ich wollte es nur noch mal anmerken, das ist für eine sehr gefährliche These, die Zerstörung der Institutionen. Ich habe noch eine Frage gehabt, ich stand eigentlich auf der Rednerliste. Und zwar in Richtung Kongressevaluation. Also ich habe gestern und heute auch einige frustrierte Äußerungen aus dem Publikum gehört, die in erster Linie in Richtung Unzufriedenheit mit diesem belanglosen Meinungsaustausch gehen. Und Carsten hatte auch sozusagen ein resultatsloses Beisammensitzen und Diskutieren als Geschwätz charakterisiert. Und ich denke, ein Großteil der Frustration, der sozusagen hier in den Bänken sitzt oder den ich meine ausmachen zu können, kommt einfach daher, dass es ein großes Diskussionsbedürfnis innerhalb der Linken gibt. Und dieses leider nur darin Ausdruck findet, sozusagen hier einen Austausch von Statements irgendwie hinzubekommen und keine eigentliche Diskussion in Richtung auf Resultate zu finden. Und ein Resultat dieses Kongresses sollte meiner Meinung nach sein, einen folgenden Kongress nicht wieder so auszurichten, sondern mit einer konkreten Zielsetzung, wie sie auch immer gestaltet sei, sozusagen folgen zu lassen. Denn eine Austausch von Statements findet in unseren Publikationen statt und letztendlich wird das hier wiederholt, was wir irgendwo aufgegriffen haben. Es kommt darauf an, was daraus zu machen ist. Und der Austausch der Statements ist frustriert im Resultat alle nur weiter. Okay. Nichtsdestotrotz ist diese Form, in der wir uns gerade bewegen. Deswegen machen die Referenten jetzt nochmal ihr Abschlussstatement. Und es gibt halt einfach diese Zeitproblematik. Dann werden noch Vertreter von uns Ganze vielleicht diese Kritik, die ich glaube auch berechtigt ist, in einem kurzen Schlusswort nochmal vielleicht drauf eingehen. Ja, Lars, was sagst du zu den Vorwürfen? Angeklagter, äußern Sie sich. Okay, also ich habe mir drei kurze Punkte aufgeschrieben und würde versuchen, da kurz drauf zu antworten. Die ersten beiden waren von dir, was halt irgendwie direkt auch an die FAU ging. Das erste war so diese Frage nach so einer Art Nabelschau der Arbeit, also die sich halt irgendwie, dass sich die Leute eher zu sehr um ihre Partikularinteressen kümmern und halt irgendwie keinen Blick irgendwie auf den Rest der Welt oder auch ihr Umfeld haben. Dazu muss ich sagen, also so im Rahmen der FAU oder jetzt insbesondere der FAU Berlin, wo ich das ja tagtäglich mitkriege, ist es eigentlich nicht so, dass die Leute nur auf sich gucken und sagen so, ja gut, ich will jetzt halt irgendwie das haben und hier Leute, trabt mal an und macht mal irgendwie Rabatz und wenn ich das habe halt irgendwie so, dann gehe ich nach Hause und lehne mich da zurück halt irgendwie so, weil das... So funktioniert die FAU Berlin auch nicht. Halt. Wir haben ja einerseits halt irgendwie organisatorisch, dass wir irgendwie als Kernbereich für unsere Arbeit halt irgendwie schon das allgemeine Syndikat, also eine Gewerkschaft aller Berufe haben, wo zwar in einzelnen Sektionen irgendwie zu bestimmten Berufsfeldern gearbeitet wird, aber wo wir grundsätzlich sagen, so, also bevor wir nicht in irgendeiner Branche wirklich eine bestimmte Stärke haben, halt irgendwie so, ist es uns lieber, dass halt irgendwie die Leute aus den verschiedenen Branchen und Berufen halt irgendwie auch zusammenarbeiten und halt irgendwie da, und dass das halt irgendwie auch ein Motor ist, wo halt irgendwie dann eventuell so branchenmäßig irgendwas rausweckt. Halt. Und daraus ergibt sich halt irgendwie schon eine Situation, dass natürlich jeder mitkriegt aus den Konflikten der unterschiedlichen Berufsbereiche, der Branchen halt irgendwie, was dann ein Problem ist halt irgendwie so. Und natürlich auch, weil unsere Arbeit ja nicht so funktioniert. Also wir sind ja nicht irgendwie wie der DGB, der halt irgendwie mal bei Angela Merkel reinschneiden kann und sagen kann, also das stört mich gerade halt irgendwie. Und wie kriegen wir das irgendwie gelöst? Und dann trefft man sich irgendwie so mit dem Arbeitgeberverband und sagt dann, wie sieht denn das bei euch aus? Sondern wir haben ja wirklich halt irgendwie die Kämpfe, die wir führen, führen wir ja auf der Straße, in den Betrieben, vor den Betrieben. Und das halt irgendwie hauptsächlich durch eine praktische Solidarität. Also das sind irgendwie Geschichten wie in diesem Babylon-Konflikt, wo wir, als wir reingegangen sind in diesen Konflikt, waren wir 50 Leute in Berlin. Und halt irgendwie durch eine tägliche Präsenz halt irgendwie vor dem Kino und durch halt irgendwie eine tatsächliche Solidarität, das sind irgendwie alle wirklich dahingehen und sich gegenseitig unterstützen, irgendwie auch finanzielle Solidarleistungen geben, sich um dies bemühen, das bemühen und machen und tun. Also dass da Leute gedacht haben, hatte ich so, ach, ich hätte jetzt gedacht, ihr wärt 300 Leute in Berlin halt irgendwie so, weil wir tatsächlich halt irgendwie alle in diesem Konflikt beteiligt hatten halt irgendwie und es auch nur so funktioniert, dass die Leute halt irgendwie in den Konflikten solidarisch sind und das macht halt irgendwie die Stärke der FAU aus halt irgendwie so. Und dasselbe gilt auch für eine internationale Ebene. Sowohl wir als FAU als auch lokale FAU-Gruppen geben halt irgendwie versuchen ständig irgendwie solidarisch Kämpfe zu unterstützen in anderen Ländern. Das ist gerade bei irgendwelchen Ketten, die irgendwie multinational sind und halt irgendwie Filialen hier und da und dort haben, funktioniert das wunderbar. Wir haben das irgendwann mal sehr, sehr erfolgreich durchgezogen, als es um einen Arbeitskampf in Spanien bei Plus ging, wo jemand gekündigt wurde und wir hatten irgendwie durch einen Druck hier das sogar fast geschafft, als wäre das nicht irgendwie erledigt gewesen, sondern hatte sich irgendwie Plus weltweit irgendwie hier auch irgendwo in der Nähe sitzen, sich irgendwie bereit erklärt hat, irgendwie die Person plus Gewerkschaftsvertreter nach Deutschland einzuladen und halt irgendwie über diesen Konflikt zu reden. So. Gleichzeitig haben wir ja auch gesehen in dieser ganzen Gewerkschaftsverbotsgeschichte, dass wir da weltweite Solidarität gekriegt haben. So. Und wir sind ja auch international organisiert in der IAA, irgendwie in unserer syndikalistischen Internationale. Und ich glaube, genau sowas birgt halt irgendwie dem oder schiebt dem ganzen oder so einem Egoismus halt irgendwie einen Riegel vor, so, weil die Frau nicht nur so funktioniert halt, also ich will das meiste rausholen, was geht, und der Rest ist mir scheißegal. Weil wer so eine Haltung hat, da sagen die anderen dann irgendwie auch so, okay, wenn du das nächste Mal Stress hast, wir haben uns den Arsch aufgerissen für dich, so, dann sieh zu, wie du es irgendwie alleine. Geh zum Anwalt, geh zum DGB, keine Ahnung, so, ist nicht mehr unser Problem. Okay. Und dann vielleicht noch ganz, ganz kurz. Aber ganz kurz. Ganz, ganz kurz. Nee, zur Entwicklung der V. Ich glaube halt irgendwie gerade durch die letzten Konflikte, ich kann das zumindest für Berlin bestätigen, läuft das eigentlich sehr gut. Also es ist viel lange auch vor sich hingedümpelt, aus unterschiedlichen Gründen. Oft war sich, glaube ich, auch in bestimmten Teilen die V einfach, also das ist eine Kritik, die ich durchaus annehme. Ich bin selber irgendwie 12 Jahre dabei und habe mir auch schon das eine oder andere Mal an den Kopf gefasst, weil sich die V halt irgendwie oft und lange halt irgendwie in Stücken durchaus irgendwie auch selbst genug war und war irgendwie zufrieden, so wie es läuft. Aber ich habe jetzt gerade den Eindruck, dass vor allen Dingen in Berlin, wo ich halt bin, dass da was aufgebrochen ist. Wir haben einen krassen Mitgliederzuwachs. Wir haben Leute, die mit so unterschiedlichsten Konflikten zu uns kommen. So. Und dass da jetzt tatsächlich was aufgebrochen wäre. Ja, so, weil ansonsten wäre es irgendwie einfach nur ein Zeitvertreib. Und ich glaube, das okay. Dafür ist die Frau nicht da. Es geht aufwärts mit der FU. Carsten. Ja, ich wollte einmal auf den Christoph Lieber antworten. Also zum einen halte ich das für ein bereits gestern von dem Genossen von Open Marxism ausgeräumtes Missverständnis der Realität, wenn behauptet wird, eine Liberalisierung der Wirtschaft bedeutet einen schwachen Staat. Was passiert ist, dass der Staat als Repressionsapparat ausgebaut wird und dass die wirtschaftlichen Prozesse demokratische Kontrolle entzogen werden. Und das ist eigentlich der Hintergrund, vor dem von der Subversion gesprochen werden kann. Und die Subversion ist nicht, das habe ich auch deutlich gemacht, die Subversion ist nicht nur eine einfache Zerstörung der bestehenden Institutionen, sondern sie vollendet sich letztendlich in der Übernahme der durch diese Institutionen vermittelten gesellschaftlichen Funktionen. Man kann sich das verdeutlichen am Beispiel des sogenannten Sozialismus in einer Klasse, das heißt am Beispiel der Arbeitslosenversicherung, wo sozusagen die Einschränkung der Konkurrenz unter den Arbeitskräfteanbietern staatlich vermittelt wird. Die Subversion der staatlichen Vermittlung bzw. die Ersetzung des Abbaus des Sozialstaates wäre diesen Sozialismus in einer Klasse selbst zu organisieren. Und erst damit vollendete sich die Subversion des bürgerlichen Staates, weil diese Funktion selbst organisiert übernommen wäre. Und diese neu zu schaffende Selbstorganisation, die ist, und da möchte ich also auch auf eine Definition drängen, dessen, was jetzt hier der Christian gesagt hat zum Organisationsbegriff, die ist natürlich eine zu unterscheiden von einer hierarchischen Organisation, von einer zentralistischen Organisation. So wie ich mir Organisation vorstelle, wie sie sinnvoll ist, ist sie eine Verlaufsform von Aneignungsprozessen und von Lernprozessen. Wir können hier einmal uns das veranschaulichen, indem wir sehen, dass hier ein Meinungsbildungsprozess chaotisch verläuft. Also der Prozess ist nicht rückgekoppelt mit einer Erfahrung, reflektiert nicht eine allgemeine Erfahrung, basiert nicht auf einem gemeinsamen Wissensstand, von dem ausgegangen werden könnte, dass wir sagen, wir wissen, worüber wir reden. Das sind Definitionen. die man kritisieren kann, aber die man erstmal haben müsste, sondern es gibt sozusagen ein chaotisches Flutieren von Meinungen, das über einen Marktzyklus hier durch Moden in der Theorie bestimmt wird. Und diesen Lernprozess erstmal zu organisieren, für den eine Verlaufsform zu schaffen, das ist der Begriff von Organisation, den ich habe und den ich auch für unerlässlich halte, um Emanzipation überhaupt denken zu können. Sonst haben wir diese Zirkelbewegung, also die ständig gleichen Fehler von immer frischen Leuten und die Frustration und das Ausbrennen. Aber das ist so das, was ich noch dazu sagen wollte. Ja, ganz kurz, also zu der Frage mit der bin ich völlig gegen Organisierung. Natürlich, wir sind alle irgendwie organisiert, wir haben unsere Lesekreise, Theorieaneignung, wurde auch gerade nochmal gesagt, verläuft natürlich irgendwie kollektiv. In Kämpfen spielen kleine Gruppen eine Rolle, das kannst du auch geschichtlich zeigen. Was ich nur sagen wollte, und da habe ich immer so ein bisschen eine Angst vor so einem linken Organisationsfetisch, die Vorstellung, erst müssen wir uns alle organisieren und dann können wir kämpfen. Das stimmt historisch überhaupt nicht. Kämpfe brechen anders los. Und da entwickeln sich dann auch Organisationen. Also das ist einfach nur von der Herangehensweise und sich das mal historisch anzugucken und jetzt nicht zu sagen, das ist jetzt unser zentrales Anliegen oder ich halte das nicht für das große, das wichtigste Problem der Linken, jetzt zu sagen, wie müssen wir uns organisieren. Nein, wir müssen mit den realen Kämpfen in Kontakt kommen, das ist unser Problem. Ganz kurz zu der Frage mit den Splittergewerkschaften und was da aufbricht. Ich finde das eine positive Entwicklung, weil es erstmal die Macht der Gewerkschaft, Kämpfe zu verhindern, einschränkt. Und ein Grund, warum wir noch nicht mal so bescheidene Ansätze wie in Italien, in Frankreich, in Spanien, gerade am Wochenende habt ihr erlebt, mit den Fluglotsen, dass es noch nicht mal, oder in Griechenland, darüber wurde berichtet, dass wir noch nicht mal solche Ansätze haben, liegt daran, dass wir hier eine extrem staatlich integrierte und subventionierte Gewerkschaftssystem haben, ein hochgradig verrechtlichtes System von industriellen Beziehungen, also von Arbeitsbeziehungen in der Fabrik, wo es sehr viel schwieriger ist, überhaupt erstmal in Streik zu kommen. Da musst du nämlich erstmal dieses Monopolmonstrum Gewerkschaft hier überreden, dass sie das zulassen. Und insofern, da läuft auch gerade eine große Debatte innerhalb der Gewerkschaften drum, weil es halt ein bisschen peinlich aussieht und das stört jetzt auch viele einfache DGB-Mitglieder, dass es ein bisschen peinlich aussieht, dass gerade jetzt mitten in dieser Krise mit all den Angriffen der DGB im Schulterschluss mit der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber ein gemeinsames Gesetz vorlegt, um das Streikrecht hier in Deutschland weiter einzuschränken. Das finde ich einfach gut, da bricht was auf, da bröckelt was, was man von diesen Kämpfen zu halten hat, müsste man sich im Einzelnen angucken. Ich würde immer sagen, hingehen, mit den Leuten diskutieren, gucken, was sie zu sagen haben. Zur Frage der Institutionen will ich jetzt eigentlich nicht groß was sagen. Das ist eine komplizierte Frage und was man überhaupt unter Institutionen versteht. Rätekommunismus könnte auch eine Institutionsform sein oder auch nicht. Lasse ich jetzt mal offen und ganz am Schluss danke für den Hinweis auf die Problematik der Diskussionskultur hier. Ich staune auch über den Leidensdruck, der hier ausgehalten wird. Es ist nicht optimal. Auch für uns hier vorne, glaube ich, kann ich das sagen, es ist auch nicht schön, so Statements in den Raum zu geben. Und ich hätte lieber irgendwie, dass man über einzelne Fragen dann wirklich in einer gemütlichen Seminaratmosphäre und nicht in so hierarchisch gestalteten Räumen halt wirklich diskutieren kann. Ist natürlich jetzt kein Vorwurf an die Veranstalter, weil das zeigt eben, wir sind noch nicht so weit. Das nächste Mal können wir vielleicht irgendwie so ein paar der leerstehenden Schlösser und Villen besetzen und da gemütlich dann diskutieren. Leider müssen wir uns heute mit solchen autoritären Strukturen und Institutionen begnügen. Danke. Okay, bevor ihr losrennt, es gibt jetzt auf die Kritik, glaube ich, gemünzt, allgemein, noch ein Statement zum Kongress von Vertretern von uns Ganze. Vielleicht hört ihr euch das noch an. Danach bin ich noch gebeten worden, euch mitzuteilen, dass warmes Essen neben dem Infopunkt es gibt. Aber das seht ihr, wenn ihr hochgeht, auch selber. Ja, wir machen das im fliegenden Wechsel und wir werden das wird sich auch über einen Zeitraum von 2 bis 5 Minuten erstrecken. Also wir wollen das hier nicht ausufern lassen. Also uns beiden kommt jetzt die dankbare Aufgabe zu, das kleine Schlusswort und auch Resümee hier zu sprechen. Wir wollen als erstes uns bei unseren Genossinnen aus Bochum für die Organisation bedanken. Das war wirklich großartig, was sie hier dieses Wochenende geleistet haben, und dafür sollten wir ihnen einen kleinen Applaus zukommen. Okay, gleich weiter. Gibt es noch eine freudige Nachricht aus dem Ums Ganze Bündnis? Wir konnten uns dieses Wochenende vergrößern und möchten unsere neuen Genossinnen von der Autonomen Antifa Wien im Bündnis willkommen heißen. So, und jetzt ganz kurz zum Resümee. Kongress hat für uns zwei Ebenen gehabt und hat das immer noch. Das ist einmal eine deskriptive Ebene. Das heißt, wir wollten feststellen, es gibt im Moment eine gesellschaftliche Transformation, die hier unter dem Stichwort Finanzialisierung diskutiert wurde. Das heißt, es findet Veränderung statt in der Gesellschaft. Die zweite Ebene in dem Titel ist eine normative Ebene, die auf die linksradikale Organisierung zielte. Das heißt, verbunden von uns mit dem Wunsch, so wie die radikale Linke im Moment organisiert ist, soll es auch nicht bleiben. Diese doppelte Bestimmung hat sich durch die Struktur des Kongresses durchgezogen. Wir haben versucht, mit unterschiedlichen Zeitdiagnosen, das heißt mit unterschiedlichen Perspektiven auf diese Fragen rauszuarbeiten, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben. Die zweite Ebene war, dass wir mit euch zusammen, und das ist tatsächlich manchmal ein bisschen kurz gekommen, erste Ansätze für linksradikale Strategien und Praxis erarbeiten wollten. Ein positives Ergebnis für uns, gerade auch aus der Diskussion von gestern Abend, ist diese Ratlosigkeit, die wir heute Morgen in dem ums ganze Statement kurz schon festgestellt haben. Wir wollten nochmal feststellen und festhalten, auch mit euch zusammen, dass wir diese Ratlosigkeit nicht irgendwie für eine zufällige Situation halten, sondern dass sich die für uns in der Sache begründet. Das heißt, die Theorien, die vorgestellten Theorie- und Praxiskonzepte und Ansätze haben ihre Berechtigung immer noch. Das Problem von den Ansätzen, die es bisher gab, ist, dass sie eben nicht zur progressiven Aufhebung der Gesellschaft geführt haben. Das ist aber eine Ratlosigkeit, die wir als Chance begreifen, weil wir sagen, genau aus dieser Feststellung, die wir auf diesem Kongress auch immer wieder machen konnten, zeigt sich eben, es gibt nicht den Knackpunkt, es gibt nicht den alchemistischen Punkt, es gibt kein revolutionäres Subjekt, es gibt keine revolutionäre Situation, sondern es gibt erstmal eine Chance, über neue Konzepte nachzudenken und die vor allen Dingen auch auszuprobieren. Ja, ich würde da mal anschließend vielleicht auch auf als Reaktion auf Christian Frings, und tatsächlich glauben wir als ums Ganze, dass die Organisierung uns, unser aller, die durch das Kapitalverhältnis hindurch sich vollzieht, tatsächlich nicht ausreichend ist, wenn man sagt, es gilt, Kapitalismus abzuschaffen. Also diese Form von negativer Organisierung, denke ich, die muss man erstmal kritisch reflektieren und auch fragen, wie man sowas aufbrechen kann. Und tatsächlich nochmal zwei Punkte zu dem Thema, so die eigene Ratlosigkeit zum Konzept zu machen. So wollen wir ja nicht verstanden werden, weil es tatsächlich ja ein wesentlich ernsthafteres Unterfangen mit ums Ganze ist, zum Beispiel in Form solcher Kongresse auch zu organisieren. Die entstehen nicht spontan aus Kämpfen des Reinigungspersonals hier an der Uni, leider nicht oder noch nicht. Und auch der Vorschlag, der völlig berechtigt war, einen Folgekongress zu organisieren, der genau dieser partizipativen Momente gerecht wird. Ich unterstütze die Forderung. Der macht es auch, den wird es nicht von alleine geben. Und es ist richtig, ums Ganze kann auch nicht zaubern. Wir können jetzt hier nicht alle Wunschlisten abarbeiten. Aber ich denke, was man heute auch von dem Tag mitnehmen kann, und ich fand gerade auch im ersten Podium hat es eine sehr, sehr gute Diskussion gegeben, dass Organisierung und die Frage von Kommunismus auch sowas wie Verdichtung von Lernprozessen heißen muss, für unsere eigene politische Praxis die Frage, ja, wie organisieren wir uns schon vor Ort? Wollen wir nur Lesekreis sein oder ein Freundeskreis, wo alle so eine ähnliche Meinung teilen? Oder muss es nicht tatsächlich mehr sein? Müssen wir nicht darüber streiten? Und das ist ja unglaublich anstrengend, so ein ganzes Wochenende hier zu verbringen und auf irgendwelchen Plenar rumzuhocken. Aber wir glauben, man muss sich tatsächlich dieser Auseinandersetzung stellen, auch wenn es nicht Spaß macht. Die Frage, wie kann man herrschaftsfreie Verfahren entwickeln, um auch kollektive Entscheidungen zu treffen, Aktionen zu starten. All das, denken wir, heißt auch Organisierung. Und richtig ist, als ums Ganze haben wir mit Sicherheit da jetzt nicht den Königsweg gefunden. Und tatsächlich ist so ein Kongress, und heute früh hatte der Genosse aus Frankfurt ja schon auch ein paar Highlights oder so ein paar Möglichkeiten von politischer Aktion, die wir im Rahmen von uns Ganze schon gestartet haben, vorgestellt. So ein Kongress kann tatsächlich nur einen Beitrag zu einer Frage von linksradikaler Organisierung, von Revolution machen, leisten. Und was tatsächlich notwendig ist, ist ja tatsächlich die Einsicht, sich so einer Aufgabe zu stellen, die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise abzuschaffen. Und ich glaube, da reicht es nicht, dass man darauf verweist, dass der Neoliberalismus selber genug Utopien hervorbringt und wir da sozusagen uns gar nicht zu äußern müssten und dass tatsächlich in den stattfindenden Kämpfen da schon so ein Wille zum Kommunismus sich materialisieren würde. Das sehe ich so aus eigener Erfahrung eher nicht. Und ich kriege auch so ein bisschen was von Kämpfen in Großbetrieben zu. Da geht es in der Regel um andere Dinge. Fakt ist, um diese Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise zu überwinden, ist ganz klar, müssen wir ein bisschen mehr werden. Es reicht nicht ganz aus. Wir begrüßen natürlich, dass die Genossen aus Wien dazugekommen ist. Aber wir brauchen euch alle. Und ich denke, das, was jeder von euch mitnehmen kann, ist tatsächlich dieses Thema, wo beginnt Organisierung in den kleinen Gruppen, wie kann man sich vernetzen, wie kann man tatsächlich Kongresse wie diesen, Projekte wie die Herbstschule, wie kann man da auch Kooperationsmöglichkeiten finden und ja, ist letztlich auch eine Frage, wie kann man tatsächlich sowas wie linke Solidarität weiterentwickeln. Das war's von uns. Schönen Dank für euch, schön, dass ihr gekommen seid, schön, dass ihr das hier alles ertragen habt. Es geht ums Ganze und wir werden weitermachen. Danke. Am Stanzer Kongress 2010.